Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich sind wir da und melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist die Sabine und Sabine ist 27. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Ja. um was geht's? Über was reden wir beide? Es geht um meine Eltern, die sich diese Woche mehr oder weniger getrennt haben. Eigentlich schlafen sie schon seit einem Jahr in getrennten Betten. Mhm. Aber meine Mutter ist jetzt Anfang der Woche ausgezogen. Mhm. Und das Problem für mich ist einfach, dass beide irgendwie wollen, dass ich mich auf eine Seite stelle. Und das fällt mir sehr schwer, weil die ganze Geschichte sehr kompliziert ist. Mhm. Zu wem tendiert denn eher so deine Meinung zu der Problematik? Ach, das ist ganz schwierig, ganz schwer. Also aktuell eigentlich vom Gefühl her zu meinem Vater. Das Problem ist, meine Mutter hat seit etwa 2 Jahren eine Affäre, von der ich habe das halt irgendwie geahnt, habe mir das eine Weile angeguckt, habe sie dann darauf angesprochen und sie hat mir dann auch zugegeben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, entweder du lässt dich scheiden oder du hörst auf damit. Die beiden Möglichkeiten hast du. Dann habe ich noch ein halbes Jahr gewartet und es hat sich nichts getan. Mhm. Und daraufhin habe ich es dann meinem Vater erzählt. Mhm. Hast du es vorher nochmal deiner Mutter gesagt? Wenn du es jetzt nicht erzählst, dann erzähle ich es definitiv? Nein, das war mehr so. Aber die Situation zu Hause war einfach so, sie war nur noch genervt, die hat alles fertig gemacht und mein Vater hat sich gefragt, woran liegt das, was ist los mit ihr? Man muss auch noch dazu sagen, sie hat eine Krankheit, also MS wurde bei ihr diagnostiziert vor 2 oder 3 Jahren. Mhm. Es ist nicht wirklich ausgebrochen, sie spritzt halt alle 2 Tage, aber sie hat noch keine Symptome oder wenn, dann nur gelegentlich und die gehen wieder weg. Mhm. Aber immerhin hattest du sie vorgewarnt, du hast gesagt, sie soll es sagen. Ja. Sonst, so hast du es gesagt, ne? Ja, ich habe zu ihr gesagt, entweder du lässt dich scheiden oder du hörst auf damit. Die beiden Möglichkeiten hast du. So kann es nicht weitergehen, das habe ich zu ihr gesagt. Achso, du hast sie aber nicht in dem Sinne wirklich vorgewarnt, schon davor, dass du es dann sagen würdest. Nein, das kam auch mehr, es ist halt so aus dem Affekt passiert. Es war Ostern, Familienfest, alle sind zu Hause und die Stimmung war geladen und dann ist es einfach passiert. Okay, gut, dann ist es raus. Ja. Das nimmt sie dir jetzt übel? Das hat sie mir richtig übel genommen. Mhm. Mittlerweile geht es einigermaßen wieder. Wie überhaupt war denn das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Vater? Schlecht. Warum? Was war das Schwierigste in dieser Beziehung? Also eigentlich haben die beiden noch nie wirklich zusammengepasst. Mein Vater ist immer der Naturbursche, sag ich mal. Er hat seine Hobbys draußen und ist so ein bodenständiger, mehr so ein konservativer Typ. Und meine Mutter ist so eine weltoffene, esoterisch angehauchte, ein bisschen, die sind einfach total unterschiedlich. Sind irgendwelche schlimmen Sachen mal vorgefallen zwischen den beiden? Vieles. Zum Beispiel? Mein Vater hat meine Mutter mehrfach vergewaltigt. Oh. Ja, das liegt allerdings schon Jahre zurück. Also das war, als ich noch klein war. Das hat meine Mutter mir erzählt. Die schlimmste Zeit eigentlich war so, als ich 16 war. Da kamen solche Sachen einfach raus. Mein Vater trinkt viel, hat dann auch immer, er hat mich mal verprügelt und halt auch diese Vergewaltigungsgeschichten. Und Glaubst du, dass das stimmt? Hat er das gemacht? Meine Mutter hat mich eigentlich, meine Mutter hat mich noch nie angelogen. Mhm. Und sowas würde die sich nicht ausdenken. Das ist ja ein schwerwiegender Vorwurf, äußerst schwerwiegender Vorwurf. Also Vergewaltigung in der Ehe. Ja. Hast du ihn denn auch mal darauf angesprochen? Nie. Nein, nie. Mhm. Nein, aber ich weiß, dass es stimmt. Mhm. Die würde mich niemals anlügen. Niemals. Das hat sie auch bis heute noch nicht getan. Als ich sie gefragt habe, hast du eine Affäre mit dem und dem, hat sie auch sofort gesagt, woher weißt du das? Wenn so etwas Schlimmes in der Ehe vorgefallen ist, das ist ja nicht eine Lappalie, ist ja nicht mal ein heftiger Streit oder so etwas, hat deine Mutter überlegt, deinen Vater anzuzeigen wegen dieser Vergewaltigung? Das hat sie versucht, aber man hat ihr bei der Polizei nicht geglaubt. Das ist, wir sind wohnen in einem kleinen Dorf und alle kennen meinen Vater, jeder mag ihn. Er ist da ein angesehener Mann. Ja, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Damals waren die gesellschaftlichen Stimmungen auch noch anders als heute. Ja. Vielleicht wäre es heute etwas, würde man dann mehr auf deine Mutter zugehen können von Seiten der Polizei. Ja, sicherlich. Also dann ist es ja eigentlich nur gut, dass die beiden getrennt sind. Das ist ja alles nur Unglück, was die beiden zusammen gehalten hat noch. Ja, ich bin eigentlich absolut dafür, dass sie sich trennen. Ich kann es gar nicht erwarten. Aber wenn dein Vater so etwas Schlimmes mit deiner Mutter gemacht hat, bringt das denn dich nicht auch auf Distanz zu deinem Vater? Als ich das erfahren habe, auf jeden Fall. Es sind auch noch andere Sachen gewesen und ich hab ihn gehasst. Ich war 16, ich steckte mitten in meiner eigenen Problematik und als diese ganzen Sachen rausgekommen sind, ich habe ihn gehasst. Hätte ich im richtigen Moment ein Messer gehabt, ich hätte ihn umgebracht. Und heute? So was kann man absolut ja nicht. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Zeit hat das einfach. Mein Vater ist eigentlich ein herzensguter Mensch. Diese ganzen Vorfälle, die es da gegeben hat, das war immer unter Alkoholeinfluss. Und das macht es ja nicht besser, aber. Nee, ich weiß. Mhm. Aber eigentlich ist ja gar nicht so. Das war, als wäre der dann nicht er selber gewesen. Also ich merke schon, dass du deinen Vater schon auch sehr liebst. Ja, auf jeden Fall. Mich wundert, dass du dann noch nie das Gespräch mit ihm gesucht hast, um dieses Mal zumindest vielleicht irgendwie zu klären. Weiß er eigentlich, dass du das weißt? Ja, das weiß er. Das heißt, das hängt ja irgendwie doch auch so zwischen euch. Ja, das hängt da irgendwo, aber ich kann mir nicht vorstellen, mir sowas über mit meinem Vater darüber zu reden. Ich will das gar nicht wirklich. Ich will das gar nicht wissen. Ich verstehe. Das kann ich auch verstehen. Sabine, jetzt bist du in dem großen Konflikt. Da sind zwei Menschen, zu denen du natürlich sind deine Eltern, natürlich ist nicht, aber in deinem Fall ist es so, eine enge Bindung hast. Und jede Seite ist böse, dass du mit der anderen Seite auch Kontakt hast. Ja, genau. Das ist natürlich schlimm. Jetzt musst du eigentlich jetzt endlich beiden klar machen, dass die dich komplett aus ihrem ganzen Kram da rauslassen müssen. Ja. Dass du die Souveränität hast und möchtest zu beiden, das ist deine Mutter und dein Vater, dass du zu beiden einen gleichrangigen Kontakt haben möchtest und der Vater und die Mutter jeweils müssen das akzeptieren. Ja. Sie haben keine Macht über dich und können dir nicht irgendwie eine schlechte Stimmung machen oder ein schlechtes Gewissen, dass du mit der jeweils anderen Seite Kontakt hast. Das darf nicht passieren. Ja. Ich meine, das ist schwer, ist mir schon klar, dass du zwischen den Stühlen da hin und her lavierst. Ja, das fängt ja schon damit an. Der eine ruft mich an, der erzählt mir, was der Anwalt vom anderen gesagt hat. Und dann weiß ich schon wieder Sachen, die ich dann dem anderen nicht erzählen darf oder dürfte. Mhm. Oder auch nicht will, aber irgendwie, das ist so total bescheuert. Man kann hoffen, dass die Zeit irgendwann eintritt, wo die wirklich dann definitiv und ganz klar getrennt sind, dass gar nicht mehr solche, wie mit dem Anwalt jetzt, solche Informationen durchkommen. Ja. Aber die Zeit ist eben noch nicht so weit. Nee. Letztendlich könntest du auch nur sagen, lass mich damit in Ruhe, ich will das gar nicht wissen. Lasst mich mit diesem ganzen Kram in Ruhe. Ja, das werde ich, glaube ich, auch tun. Das musst du machen, ja. Weil denn sonst stehst du in einem ständigen Loyalitätskonflikt. Ständig. Ja. Und da kann man nur hoffen, dass sich im Laufe der Jahre das Ganze etwas beruhigt und ihr dann zu einer gewissen Normalität zu dritt wiederfinden werdet. Ja. Ich würde an deiner Stelle wirklich das nochmal den beiden klar sagen, dass du wirklich mit jedem Kontakt haben möchtest und dein Herz an jeder Person hängt. Aber sie sollen dich in Ruhe lassen. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass sie das schaffen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Und halt dich fern von diesen ganzen juristischen Sachen da. Das bringt eh nichts. Nee, das bringt auch überhaupt nichts. Mhm. Es ist auch erstaunlich, was aus solchen erwachsenen Menschen wird in so einer Situation. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ich habe das Gefühl, die sind 12 und 13. Und ganz schlimm. Ich bin jetzt die Mama und muss aufpassen. Ja. Wenn das schon doch über so viele Jahre so kompliziert war oder früher auch schon so kompliziert war. Wie hast du denn das als Kind erlebt, diese Spannung zwischen deinen Eltern? Als Kind habe ich davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Also das fing erst an, als ich 16 war, selber Probleme mit meinem Vater bekommen habe. Mhm. Und dann hatte meine Mutter da auch schon irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, ob es eine Affäre war oder nicht. Da habe ich sie dann ja angeschrien, was sie denn von diesem Typen will, der, mhm, also ich wusste, dass das eine ganz linke Bazille ist. Und dann hat sie mir halt gesagt, dein Vater ist nicht anders, der hat das und das und das und das, achso, und das und das gemacht. Achso, und dann brach das raus. Ja. Sabine, also versuch klug zwischen den Fronten dich durchzulavieren und lass dich von keiner Seite vereinnahmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was du dir einbläuen musst. Ja. Und ja, gutes Gelingen wünsche ich. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Sebastian, 33. Guten Morgen, Sebastian. Hallo Domian. Hallo Sebastian. Um was geht's bei dir? Ja, ich stecke in einer Zwickmühle. Was ist los? Das Problem ist das Thema Liebe sozusagen bei mir. Okay, erzähl mal ein bisschen genauer, das Thema Liebe. Das haben wir jetzt verstanden. Das Thema Liebe ist bei mir, und zwar folgendes. Meine Mutter hat eine Freundin, sie ist in demselben Alter wie ich, 33 Jahre alt. Aber eine platonische Freundin? Ja, eine Freundin sozusagen, sozusagen gute Kumpelin, wenn man so will. Ja, genau. Also, okay. Ja, also nichts Sexuelles sozusagen, ne? Okay. Das ist, die hat sich in mich verliebt sozusagen. Ich kenne sie schon seit 2009. Ja, also diese Freundin ist in deinem Alter, und deine Mutter, nur um es mal zu klären, ist wie alt? Sie ist 60. 60, okay. Ja, meine Mutter ist da sehr neutral, also was Freunde angeht, also... Sie sagt immer, jeder hat seine Erfahrungen, jeder macht das, macht sein eigenes Ding sozusagen. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn da Altersunterschiede sind. Da ist doch nichts gegen einzuwenden. Ja, und jetzt, mochte die schon immer, schon von Anfang an. Und bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, wie ich das sozusagen wiedergeben soll. Es ist irgendwie alles total verzwickt für mich. Also du bist heimlich in diese Frau verliebt. Zu Anfang sozusagen so ein heimliches Verguckt sozusagen. Schwärmen ein bisschen? Ja, genau, schwärmen. Genau. Genau. Aber jetzt ist es schon mehr geworden. Ja, mit der Zeit, ja, weil man merkte, ein neutraler Mensch, erst habe ich gedacht, naja, mal gucken, wer das ist. Aber wenn ich meine Mutter sagte, das ist sie, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Mhm. Wie lange geht das denn schon so, dass du mehr für diese Frau empfindest? Das ist eigentlich schon von allerersten Moment an, also immer schon umschwärmt. Ich habe sie bei Freunden bei mir verteidigt oder sowas ähnliches, weil böse Gerüchte sozusagen da rumschwirrten. 2009, sagst du, fing das an? Ja, 2009. Genau. 2009, das ist ja nur schon eine ganz lange Zeit. Das heißt, du bist heimlich seit fast 5 Jahren in eine Frau verliebt. Ja, genau. Das Problem dabei ist, sie ist auch, hat sich auch irgendwie an mich verschossen. So, das wollte ich gerade fragen. Weiß die Glückliche denn von ihrem Glück? Ja, das Wissen tut es, glaube ich, nicht. Aber das ist das Problem. Ihr seid aber auch Onkel, so ja? Ne, mein Onkel zum Beispiel, nur mal so, um das klarzustellen, der hat... er ist ein bisschen älter sozusagen wie ich, also er ist 13 Jahre älter wie ich. Mhm. Das Problem dabei war, er dann so auf so ein paar locker, flockig, sagt er dann, du bist Single, ich bin Single. Wie wär's, wenn wir nicht zusammen sein könnten, ne? Da sagt sie, eigentlich nicht, ich bin eigentlich mehr Fan von Sebastian. Mhm. Ja, und der Sebastian, bei uns gibt es 2 Sebastian, und mein Onkel hat mal genauer nachgefragt, wen meinst du denn jetzt? Ja. Meinst du jetzt meinen Neffen? Ja. Er sagt dann so, ja. Da war der Hinweis, dass sie sich schon ein bisschen für dich interessiert, so könnte man es deuten. Ja, richtig. Und ich glaube, das ist schon seit über einem Jahr. So. Frage, also, ist die Frau solo? Die Frau ist solo, also da achte ich immer besonders drauf. Okay, ist die Frau, muss man ja alles fragen, um es genau abzuklären, ist die Frau heterosexuell? Also die steht auf Männer, definitiv. Sehr gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Ja. Und du bist auch solo, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Ich bin auch solo, ja. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? Das ist ja das Problem dabei, das ist ja diese Zwickmühle bei mir. Warum? Weil das quasi gesehen meine erste Freundin dann wäre. Du hast noch keine Freundin gehabt? Nein, nein, nein. 33 Jahre? Noch keine Freundin gehabt? Keine Beziehung? Nee, also ich habe damit immer so Probleme sozusagen. Aha. Also da stecke ich immer gewaltig in der Zwickmühle. Okay, warst du denn außer jetzt in diese, warst du schon mal in eine andere Frau früher verliebt? Ja, schon öfters. Also ich war schon oft verliebt, aber sagen wir mal, die Liebe kam nicht zurück. Also verstehe. Sagen wir mal, mehr als Freundschaft kam nie dabei heraus. Hast du denn schon sexuelle Erfahrungen gesammelt? Einmal, ja. Einmal. Mit so einem One-Night-Stand oder wie? Nein, nein, kein One-Night-Stand. Das war bei einer Prostituierten. Ach so, bei einer Prostituierten. Wie fandst du das? Es war schön, sagen wir mal so, aber nicht dasselbe so wie jetzt sozusagen. Also das Verliebtsein, das ist auch schon... Ja gut, das ist natürlich was ganz anderes, völlig klar. Warum bist du nur einmal zu einer Prostituierten gegangen? Ja, einmal. Da wurde ich aber eingeladen. Und wenn es dir gefallen hat, warum bist du nicht normal gegangen? Also derjenige, der mich eingeladen hat, hat dann so gedacht, ja, so, also der Junge hat so ein bisschen Umsatzvertrauen und und dann sozusagen so ein bisschen Mut machen, sozusagen für mehr zu entwickeln. Halt, Aber meine Frage ist, warum du nicht nochmal hingegangen bist. Zu einer Prostituierten? Ja. keine Ahnung, irgendwie fehlt es wieder an Kohle. Okay, war ja nur so eine Frage. Ich will dich ja gar nicht, um Gottes Willen, gar nicht drängen. So, aber es kostet ja auch immer Geld. Ne, was machst du vom Beruf? Zurzeit bin ich arbeitslos. Okay, da muss man natürlich wirklich drauf achten und kann das Geld nicht so rausballern. Ja, sozusagen, da achte ich auch schon drauf. Also, so, Sebastian, jetzt aber zurück zum Stück. Da gibt es die Freundin der Mutter, in die du verliebt bist. Und ich höre schon raus, an der Vibration in deiner Stimme, dass das ziemlich heftig ist. Und ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und irgendwie so ein bisschen scheint diese Frau ja nicht uninteressiert an dir zu sein. Was macht man da? So. Da macht man eigentlich immer... Das Gleiche in so einer Situation. Den ersten Schritt? Ja, natürlich. Mensch, 4 Jahre hast du jetzt schon verdattelt. Ja, 4 Jahre. Also für mich ist das neu, also sozusagen. Ich weiß nicht, wie du wirst, genau. Immer, du bist jetzt 33, das ist ein tolles Alter, aber jünger wirst du auch nicht. Nee, jünger auch nicht. Das das heißt, jetzt musst du aber ran an den Speck. Und das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Du musst jetzt mal ein bisschen, du musst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst ja mal versuchen, sie mal einzuladen, dann geht ihr mal irgendwas essen oder mal ins Kino, oder dass ihr einfach mal ein bisschen öfters mal alleine zusammen seid. Und dann kannst du ja schon sehen, wie sich das so annähert. Ja, du musst dir vorstellen, diese Frau, von der ich rede, die hat mich, ich glaube, wenn ich so recht zurück überlege, hat die versucht schon mehrfach mich abzuschleppen. Wirklich abzuschleppen. Wie? Das ist von ihr schon ausgegangen? Irgendwie, ich glaube sozusagen. Also sozusagen so ein bisschen Revue teilen lasse. Und was hast du, wie hast du reagiert? Sagen wir mal so, ich wohne im selben Ort. Ich habe, sie hat mich gefragt. Moment, mein Bein zittert. Moment, sorry. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Also es ist irgendwie total übel. Also es ist auch toll, mit dir zu sprechen. Es ist echt toll, wie ein neutraler Freund, wenn man so will. Also völlig neutraler Freund bist du sozusagen für mich. Das freut mich. Aber jetzt erzähl mal, die hat versucht, dich abzuschleppen? Ich glaube, dass es versucht hat. Also wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, Und du hast mich gefragt, ob ich bei ihr schlafen möchte. Ah ja, also wenn das... das ist, sagen wir mal so, also das war zweimal. Ja, Sebastian, wie viel Türen sollen wir dir noch ganz weit aufmachen? Ach, die Tür ist gar nicht... Das ist ja das Problem, ich weiß nicht ganz genau. Irgendwie ist da bei mir eine Blockade. Die Tür ist gar nicht auf, die Tür ist schon ausgehängt. Ja, so kann man es auch sagen. So, ganz klare Sache. Morgen ist Wochenende, rufst du die an und machst mit der was aus. Telefonnummer habe ich leider nicht. Also ja, die kriegst du ja wohl von deiner Mutter. Ja, die wechselt sich ständig eigentlich sozusagen. Komm, jetzt keine Ausreden. Ja. Da wirst du wohl rankommen. Und dann schlägst du ihr vor, dass ihr mal irgendwas Nettes miteinander macht. So, das ist der erste Schritt. Und dann musst du immer weitergehen. Nicht, dass du in den nächsten 33 Jahren immer noch ungeküsst da sitzt. Sebastian. Ja, ungeküsst bin ich nicht. Naja, ich weiß. So. Ich weiß. Einmal. Ja, hast du mit der Prostituierten auch geknutscht? Nein, nein, also ich glaube, das machen die doch gar nicht. Nee, eben, deswegen wundert es mich gerade. Das heißt, du hast mit anderen Frauen schon mal geküsst, hast du schon mal? Ja, auch mit einer, aber sagen wir so, das war pro forma. Also auch nicht so toll. Nee, das, Sebastian. Also, das war zwar toll, aber sagen wir mal so, die Umstände waren nicht so richtig umgegeben. Also wir sind uns jetzt im Klaren, was du tun musst, ne? Mut zusammenpacken und drauf los sozusagen. Mut zusammenpacken, drauf los, anrufen, Vorschlag machen für ein Date und dann sich mit der Frau treffen. Und wenn die fragt, ob du bei ihr pennen kannst, dann musst du immer meine Worte im Ohr haben. Du gehst mit. Du gehst, dann musst du dir immer sagen, ich gehe mit. Ja. Wehe, du gehst Bruder. Nicht mit. Und wir erfahren das hier. Da ist was los. Ich schicke meinen Bruder nach Hause und dann sagt er, mach mal. Mein Bruder ist selbst auch dafür. Also. Ja. So, Sebastian, wir drücken dir alle die Daumen und ich bin ganz guter Dinge, dass da was passieren wird jetzt. Viel Glück. Ja, vielleicht funke ich nochmal durch. Ja, sehr gerne. Tschüss, Sebastian. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, hier ist Sonja. Sonja ist 41. Guten Morgen, Sonja. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Sonja, um was geht's? Ich möchte gerne mal was Schönes erzählen. Ah, du bist sehr willkommen. Leg los. Ich habe vor 2 Jahren Knochenmark gespendet. Mhm. Ich war schon ein paar Jahre vorher typisiert. Mhm. Bekam dann irgendwann Post und habe dann nach der Spende erfahren, dass es für ein 7-jähriges Mädchen aus der USA ist. Mhm. Ach, so weit wird das dann transportiert bis in die USA? Ja, das geht, ist also wirklich weltweit. Also ich war auch total sprachlos. Also alleine von dem Organisatorischen, was man nachher so erfahren hat, ist also schon Wahnsinn, was die DKMSH da leistet. Tolle Organisation, finde ich auch. Ja, super, ganz toll. Also war auch sehr gut aufgehoben da. Die waren also super nett. Das war eine ganz tolle Sache. Das heißt, diese Spende hat ein 7-jähriges Mädchen in den USA bekommen, die wahrscheinlich schwer an Krebs erkrankt war. Richtig. Ja. Ja. Was ist aus dem Mädchen geworden, weißt du das? Seit gestern. Nach 2 Jahren darf man sich ja mit Einverständniserklärung beider Seiten kennenlernen. Mhm. Vorher habe ich auch öfter mal geschrieben oder Päckchen geschickt. Das ging dann immer über die DKMS, weil man ja keine Namen wissen durfte, keine direkten Wohnorte etc. Genau. Da habe ich aber erst einmal von denen was gehört. Und dann habe ich direkt im Oktober bei der DKMS angerufen, dass ich gerne mein Einverständnis darüber gebe, dass ich die gerne kennen möchte. Mhm. Das ging dann auch zu denen. Und am letzten Wochenende kriegte ich dann Post, dass dieses Mädchen halt aus Indianapolis kommt. Und die Familie hat wohl auch Post bekommen. Und der Vater hat mich dann gestern bei Facebook gegoogelt und mich gefunden. Ach. Und wir haben gestern... Jetzt erzähl, was ist mit dem Kind? Wie geht's dem Kind? Super. Also das hatte ich aber auch schon mal. Ich habe irgendwann nach ein paar Monaten Post bekommen von der DKMS. Was machen die wohl immer? Wir erklären nochmal kurz, was DKMS ausgeschrieben heißt. Du sagst es eben. Die haben mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass es der Kleinen gut geht. Nee, ich meine, du sollst mir eben kurz erklären, was DKMS heißt. Deutsche Knochenmarkspende. So. Ja. Die haben geschrieben, dass es der Kleinen gut geht. Richtig, kann man sagen, dass ohne deine Spende das Mädchen gestorben wäre? Ja. Das kann man so sagen, ne? Ja. Das ist und ja das schon war auch halt Knochenmark und keine Stammzellenspende. Mhm. Also wirklich also unter Vollnarkose. Genau, jetzt erzähl mal, nur haben viele Leute Angst vor einer solchen Spende. Wie genau hat das funktioniert? Das ist ganz, ganz, ganz, ganz harmlos. Also im Gegensatz dazu, dass man Menschenleben retten kann, ist das wirklich Pillepalle, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also man wird zur Voruntersuchung dahin gebeten in die Klinik. Mhm. Da wird man den ganzen Tag durchgecheckt. Ja. Und eine Woche später kommt man dann wieder und dann wird das bei mir in dem Fall, war es der Knochenmark, unter Vollnarkose gemacht. Ja. Das ist im Rücken. Ja. Im Vorfeld wurde mir gesagt, wenn ich wach werde, habe ich ein Gefühl, als hätte mich ein Pferd getreten. So war es auch wohl. Mhm. Ich bin wach geworden, hatte so ein Reiskissen unter mir, damit ich besser liegen konnte. Mhm. War eine kurze Narkose, ich war auch topfit, mir ging es super. Ich habe außer diesem Pferdetritt nicht wirklich was gemerkt. Wie lange musstest du dann noch in der Klinik bleiben? Noch 1,5 Tage, 2 Tage. Ach doch, so lange dann, noch. Ja, man muss überlegen, man hat mir auch Knochenmark rausgenommen und da wird man immer sehr geschwächt erstmal, ne? Mhm. Also beim Kind waren es jetzt, bei ihr waren es jetzt nur 900 Milliliter, aber im Vorfeld, so bei Erwachsenen sind es meistens 1800 bis 1000 Milliliter, die anderen entnommen wird. Und das merkt man auch wohl. Also ich durfte auch lange keinen Sport machen, etc. Sonja, also hohen Respekt. Das ist ja jetzt nicht mal ein bisschen Blutspenden. Das ist ja schon eine große Sache. Du hast eine Vollnarkose über dich ergehen lassen. Du warst 1,5 Tage in der Klinik. Und dir ging es auch dann nicht im ersten Moment so ganz gut danach. Das zu machen, finde ich ganz, ganz toll. Was bewegt oder hat dich dazu bewogen? Ich habe immer gesagt, wenn ich mal irgendwie spenden könnte, wäre für mich ein Sechser im Lotto. Das war immer so meine Aussage. Und warum gerade diese vielleicht etwas dramatische Spende? Ich war jetzt die einzige Person, die für dieses Kind überhaupt in Frage kam. Mhm. Es gab niemanden anderen und ich hätte auch noch Nein sagen können, aber das war für mich gar keine Frage. Achso, man trat dann, du hast nicht einfach so blind gespendet, sondern da gab es eine gezielte Suche nach einem Spender für dieses Kind. Ja, und also die haben, also so wie ich jetzt seit gestern weiß, die haben auch dort hinten eine interne Umfrage gehabt, also interne Spendeaufrufe, wie man sie hier immer sieht. Bei mir war es eine offizielle Aufruf seinerzeit, wo man hingehen konnte, um sich typisieren zu lassen. Da bin ich einfach mal mit hin. Mhm. Mir nicht viel bei gedacht, ja. Und dann haben die dich angeschrieben und haben gesagt, wir brauchten eventuell jetzt ihre Hilfe. Richtig. So war das. Genau. Genau. Ich meine, es hat den großen Vorteil, dass man wahrscheinlich rundherum und bestens untersucht wird und eine tolle Gesundheitsuntersuchung, Vorsorgeuntersuchung gemacht bekommt. Und ein paar Tage danach ging es dir wieder richtig gut. Ja, absolut. Und hast ein Menschenleben gerettet. Ja. Wirst du dieses Kind irgendwann mal besuchen? Nach Indianapolis ist nicht so einfach, ne? Das stimmt, das ist ein bisschen weit. Naja, vielleicht aber wir haben uns ja jetzt auch erstmal kennengelernt. Ja, man muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Genau, vielleicht kommt das Kind ja mal sogar nach Deutschland und dass ihr euch dann so kennenlernt. Ja. Tolle Sache, also, Sonja. Wäre schon ein Traum, Wäre ein Traum. Respekt, großen Respekt. Und ich finde es ganz toll, habe große Hochachtung vor dir. Und wir freuen uns, dass das Mädel in den USA lebt. Ja, ich mich auch, sogar. Danke, dass du angerufen hast, alles Gute. Gerne. Tschüss. Ich darf auch zu danken. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.27 Uhr und hier ist unser Thema nächste Woche. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das habe ich im Rausch getan. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einem, zum Beispiel in einem Drogenrausch oder in einem Alkoholrausch, vielleicht auch in einem Sexrausch oder in einer ganz anderen Form von Rausch, da gibt's ja doch eine ganze Menge Sachen, etwas Schlimmes oder Schräges gemacht haben. Also was habt ihr in einem Rauschzustand schon gemacht oder vielleicht auch, was ist mit euch gemacht worden? Das habe ich im Rausch getan. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch anmelden, wie immer unter domian@wdr.de oder ihr ruft Mittwoch dann vor der Sendung, während der Sendung an. Freie Themennacht heute, wie immer Freitag. Und hier ist Roberto. Und Roberto ist 36. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Roberto. Hallo, ich wollte mal anfangen mit, ich war 16 Jahre im Knast. Ja. Und jetzt muss ich wieder 5 Jahre rein. Du musst wieder 5 Jahre rein? Ja. Moment, du bist ja 36, dann... Ja. Weswegen, fangen wir mal mit der Vergangenheit an, weswegen warst du 16 Jahre wahrscheinlich nicht am Stück im Knast? Einmal am Stück 9 Jahre. Warum? Das mit den 9 Jahren, oder? Ja, fangen wir mal mit den 9 Jahren an. Warum, ja? Das war eine Schießerei in Frankfurt. Du hast jemanden erschossen? Nein, zurückgeschossen. Zurückgeschossen? Ja. Es gab einen Drogendeal. Ja. Und es ist halt schief gelaufen. In dem Moment haben die zurückgeschossen. Und ich habe zurückgeschossen. Und das Schlimmste, was halt passieren konnte, ist, weil ein Querschläger eine Frau verletzt hat, wo hochschwanger war. Die gar nichts damit zu tun hatte? Ja. Die war gar nichts, die hat gar nichts mit zu tun gehabt. Ist die Frau gestorben? Nein, die hat das Kind aber verloren. Mhm. Und das hat mich halt ziemlich mitgenommen, die ganzen Jahre. Mhm. Und dann war ich draußen, das ist ja so, die legen dich draußen wieder ab und du bist auf deine eigenen Füße gestellt. Ja. Das ist auch das Problem von immer. Mhm. Und auch die Drogen, ich bin ja auch drogenabhängig seit knapp 30, aber gute 22 Jahre. Was nimmst du für Drogen? Heroin, Kokain habe ich genommen. Ja. Wir listen das nochmal auf. Das war die Strafe für die 9 Jahre waren für die Schießerei und die anderen 6 Jahre. Weswegen? Das waren meistens normale Diebstähle, Fahrer ohne Führerschein. Alles halt, was so halt Drogenbeschaffungskriminalität. Hatte immer mit Drogen zu tun. Ja, immer mit Drogen zu tun. So, und jetzt musste wieder für fünf Jahre rein. Ja, wegen Menschenraub. Wegen Menschenraub sogar? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe was gekauft, als Marihuana. Ja. Und das waren Gewürze, Pizzagewürze. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Das waren Gewürze, Pizzagewürze. Das waren Marihuana. Das waren Pizzagewürze. Ja. Ja. Und in dem Moment bin ich halt wieder zurückgefahren und habe mir aufgefordert einzusteigen. Und dann ist er eingestiegen. Also der dir das verkauft hat, den hast du aufgefordert, ja, weil du wütend warst, der soll einsteigen. Ja, ja. So ist es. Ja. Dann ist er eingestiegen, dann sind wir zum anderen Dealer und ich habe dem halt was abgenommen, gewisse Menge, aber ohne Gewalt. Aber das hat nichts gebracht, da ist dann zur Polizei gegangen und dann habe ich das rausgestellt und dann bin ich verurteilt worden. Zu 3 Jahre. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso bist du zu Menschenraub verurteilt worden? Du bist mit dem, der dir was Falsches verkauft hat, bist du zu einem anderen Dealer gefahren. Ja. Der dir das falsch verkauft hatte, war dabei. Ja. Dann hast du bei diesem neuen Dealer wieder was gekauft? Nein, ich habe dem was abgenommen. Einfach abgenommen. So, und dann, was hast du mit den beiden Menschen gemacht? Gar nichts. Der Junge, der war dann noch da in die Wohnung. Ich bin gegangen mit dem anderen wieder, habe ihn nach Hause gefahren. Ja, und wo ist der Menschenraub da? Weil ich ihn benötigt habe, einzusteigen. Ach so, verstehe. Das ist ein Menschenraub. Und aber ich bin nur 3 Jahre verurteilt worden auf diese Sache, wegen dem Menschenraub. Mhm. Aber dann noch 2-mal fahren ohne Führerschein und 1-mal BDS, halt den Drogenmissbrauch. Boah, Roberto. 5 Jahre bekommen. Du machst dein Leben aber komplett kaputt. Ja, das Leben ist schon auf eine Art kaputt, aber also, jetzt hat das Leben wieder einen Sinn bekommen, weil ich eine Tochter habe von 3 Jahren. Ah. Und das ist das Problematische. Das heißt, wenn ich halt aufhöre, will ich bin seit 2 Jahre jetzt im Methadon-Programm. Bin 2-mal aber nur rückfällig geworden. Das ist für mich schon ein Ziel, wenn ich so sagen kann. Mhm. Hast du denn, gibt es auch eine Beziehung zu der Mutter von dem Mädchen? Ja, ich bin die Frau noch zusammen. Du bist die halt hinter mir. Die steht ich verstehe dich so ein bisschen, muss ich immer wieder wiederholen. Du bist mit der Frau zusammen und die steht hinter dir. Ja. Ja. Aber das Problem, ich liebe sie nicht. Du liebst sie nicht? Nein. Das ist das Problem. Dass ich sie nicht mehr liebe. Weiß sie das? Nee, weiß sie nicht. Und du gehst jetzt in den Knast mit dieser Lüge, dass du sie nicht liebst? Ja, das Problem ist auch noch, ich habe eine andere Freundin noch. Ach du lieber Himmel. Das ist auch noch ein Problem. Und das wird alles zu viel langsam für mich. Und ich merke, ich falle wieder ein tiefes Loch und wie. Das ruft mich, das Heroin ruft mich irgendwie. Dafür muss ich halt aufpassen und muss das regeln irgendwie, Roberto, dass ich das ohne packe. Ja, ich finde, es gibt ein ganz, ganz großes und unschlagbares Argument, dass du dich am Riemen reißt und dass du gegen dich vorgehst. Dieses Argument ist mittlerweile 3 Jahre alt. Ja, das ist es, das denke ich schon jeden Tag dran. Das ist dein Kind. Wenn du es für dich alleine schon nicht schaffst und du hast es die letzten Jahre nicht geschafft, dann musst du jetzt auf die Zähne beißen und es für dein Kind tun. Dann musst du jetzt eben nochmal in den Knast, aber dann bist du hinterher für dein Kind da, wenn du rauskommst. Du darfst jetzt keinen Mist mehr machen. Du musst sehen, dass du aus den Drogen rauskommst und musst dich komplett ordentlich verhalten. Ja, das ist schon so. Ich möchte es ja schon, aber das Problem ist halt schwer. Dort, wo ich wohne, meine ganzen Leute, meine Freunde, meine Familie, praktisch die Hälfte ist Kriminalität und ich weiß, das ist halt schwer rauszukommen. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir das vorstellen, wenn man so lange, wie du schon im kriminellen Milieu ist, hast du überhaupt einen Schulabschluss? Nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in der Schule. Du warst noch nie in der Schule? Nein, ich kenne das nicht. Du warst auch nicht in der Grundschule? Nee, ich bin nur genannter Sinto. Das sind viele sagen Zigeuner, aber wir sind Sinto. Ah, verstehe. Und bei uns gab es nicht Schule. In meinem Alter halt, in meiner Zeit. Dann hast du vielleicht die Chance, im Gefängnis zumindest ein bisschen was zu lernen. Ja, ich habe lesen gelernt drin. habe ich gelernt. Ja, so, dann geht's vielleicht jetzt nochmal weiter. Ich weiß nicht, vielleicht könntest du sogar bei dem nächsten Gefängnisaufenthalt deinen Hauptschulabschluss machen, das weiß ich nicht. Das geht alles, das geht schon da drin. Ja, aber das Problem ist, ich war zwar manchmal schon da drin immer und mittlerweile merke ich schon selber, dass es für mich nichts mehr ist. Ich bin ja alt drin geworden. Und was bist du? Ich bin ja drin alt geworden. Alt geworden, ja. Hast du das Gefühl manchmal, dass du, obwohl du erst 36 bist, dass du dein ganzes Leben versaut hast? Ja, denke ich oft, ja. Denke ich oft. Wenn ich die Leute sehe, wo mit mir aufgewachsen sind, dann merkt man es richtig. Bloß das Problem ist auch, diese Frau, wo ich liebe, diese neue Frau jetzt. Und das ist auch so eine Sache. Was kann ich machen? Gebe ich meine Frau auf und dem Kind? Weil meine Frau besucht mich dann nicht mehr. Die sperrt dann Kontakt ab. Wenn ich ihr jetzt sage, dass ich eine andere Frau habe, sperrt sie alles. Dann sehe ich meine Tochter nicht. Sehr schwierige Situation. Wie lange warst du? Warst du in die Mutter deines Kindes dann mal verliebt, wirklich? Ja, war ich. Und wie lange warst du mit ihr zusammen? Jetzt zusammen waren wir 5 Jahre. Bloß das Problem war immer, sie ist halt deutsch. Dort, wo ich wohne, ist halt die Leute, wo ich jetzt so bin, nicht gut angesehen. Und die Mutter und der Vater magen das halt nicht. Verstehe. Das merkt man halt an jeder Ecke. Roberto, ich sage jetzt mal so spontan, da ist jetzt so viel schiefgelaufen in deinem Leben, du solltest jetzt auf die ehrliche Schiene gehen. Und auch der Mutter deines Kindes die Wahrheit sagen, bevor du ins Gefängnis gehst. Sonst verwickelst du dich noch wieder und immer mehr in Verstrickungen. Ich weiß, du hast Angst, dass sie dir das Kind entzieht. Zunächst bist du aber dann erstmal im Knast. Und bis 3 oder 5 Jahre hat sich die Lage vielleicht schon wieder wiederholt. Nicht wiederholt, sondern wieder beruhigt. Das Problem ist ja immer, ich stelle mich schon. Was ist? Was? Schicken mir nochmal einen Brief, wo man dann in den Knast rein muss. Ich mache mal folgende Vorschlag, Roberto. Es ist ein bisschen schwer, miteinander zu reden, weil die Leitung und ich kann dich nicht so gut verstehen. Ach so, mit dem Handy, ja. Wir werden dich gleich nochmal zurückrufen und das nochmal im Hintergrund versuchen. Also ich kann dir nur nochmal so meine Linie sagen. Ich finde, dass du ehrlich sein solltest gegenüber deiner Ex-Freundin, also der Mutter deines Kindes. Und vor allen Dingen musst du als ganz große Überschrift über deinem Leben jetzt haben. Ich tue es für mein Kind. Ich tue alles für mein Kind. Wenn das Kind etwas größer wird, will ich dem Kind ein guter Vater sein. Und deshalb musst du alles daran setzen, dass du aus den Drogen rauskommst und wieder und dann irgendwann auch auf eine gute Schiene kommst. So, das habe ich jetzt von meiner Seite aus mal gesagt. Ich weiß, es ist nicht leicht und ich sage das auch nicht einfach so dahin. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, Roberto. Alles klar. Dankeschön. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Hier ist Margareta, 60. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Margareta. Hallo. Ja, ich habe ein Problem. Ich war länger nicht, allein und ich hatte jetzt für irgendjemand, das ist jetzt ein halbes Jahr her, einen Auftrag zu erfüllen. Und dabei kam ich telefonisch mit jemand ins Gespräch. Und der meinte dann, ob er mich mit ihm treffen könnte, dass wir das besprechen. Und dann sagte er mir, dass er mich halt sympathisch fand. Und Stopp mal eben. Mir ist nicht klar, wie das zustande gekommen ist. Du hattest einen Auftrag zu erfüllen? Ich sollte für irgendjemand was erledigen. Ja. Und dabei habe ich ihn kennengelernt. Also? Also ich war nicht auf der Suche. Ein absoluter Zufall? Ja, Zufall. Und nur am Telefon zunächst? Ja. Und dann haben wir uns getroffen. Er wollte unbedingt mich dann treffen und... Naja, erst war es nur ein Gespräch hin und her und immer mehr und immer mehr. Und wir wurden scheinbar, haben uns alle beide sympathisch gefunden. Und wie alt ist er? Bitte? Wie alt ist er? 50. 50, okay. Ja. Und und es gab immer mehr Sympathie. Na gut, und irgendwann kam es dann auch zum sexuellen Erlebnis. Und er ist auch allein jetzt. Es kommt immer wieder heraus, dass er Frauen liebt. Er steht auf Frauen und er sieht immer blonde Frauen gern und so weiter. Aber heute Abend haben wir wieder gesimst und dabei hat er mir dann zu verstehen gegeben, dass sein Penis immer ziemlich viel erregt ist und es schafft Unruhe anstatt Frieden. Wie nochmal, sein Penis ist erregt, wenn er simst, oder was? Nee, immer und ständig und oft. Aha. Das ist sein Problem. Und er fragt sich, ob er ein Genießer sei oder ein Gequälter. Und es gibt keine Treue, es nur Sex und Spaß sei alles. Der Mann ist 50 Jahre alt und beklagt sich, dass sein Penis fast immer erregiert ist? Ziemlich oft, ja. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig. Und dann hat er noch dann weiter, und dann habe ich gesagt, gut, ach je, ich bin, das wüsste ich. Also gut, dann hat er wieder gesimst und dass er hat nichts mehr unter Kontrolle. Erektionen waren immer, wenn er sie nicht brauchen, auch nicht will, aber das wäre nicht so schlimm. Ja. Und er könnte, und habe ich ihn dann gefragt, ob er denn, wenn er irgendwo ging oder eine fremde Frau trifft, die ihn gerade anspricht, also ansprechender Typ ist, und er sie dann zum Sex auffordern wird, egal wo er wäre oder auch im Bekanntenkreis, und dann sagt, hat er mir antwortet, er könnte mit jeder Frau Sex haben, wenn sie das gewisse Etwas hat. Ah, also ein klarer Text, das ist ein geiler Bock. Und du kannst ja abschminken, mit dem eine Beziehung zu führen, weil der ständig mit den Augen bei anderen Frauen ist. Habe ich das richtig gedeutet? Ja, ich glaube schon. Bist du denn verliebt ein bisschen in den? Bin ich schon, aber ist es auch, glaube ich, in mich. Mhm. Jetzt, denn er sagt mir oft, dass er mich mag und... das habe ich gar nicht verstanden. Wie lange läuft das jetzt schon? Halbes Jahr. Ja, das hast du gesagt. Ich meine so nah auch schon ein halbes Jahr? So ganz mit Intimitäten? Vielleicht erst 5 Monate. Ah ja, okay. Erst hat man sich ja mal kennengelernt. Ja, genau. Mhm. Wie oft seht ihr euch? So mindestens einmal, manchmal zweimal die Woche. Mhm. Aber du traust ihm nicht über den Weg? Nee, ich glaube das nicht. Er sagt mir auch nie, was er macht. Er will sein Leben leben und sucht die Frau fürs Leben, habe ich gesagt. Ich bin das nicht, die Frau fürs Leben. Und Moment, du hast gesagt, du bist es nicht, die Frau? Ja, weil er so eine andere Auffassung hat von allem. Was denn zum Beispiel? Ja, er läuft viel spazieren. Ist doch gut. Und mag viel Ruhe und wir sind auch schon mal zusammen spazieren gegangen und dann nimmt er auch meine Hand immer und geht auch schon mit mir essen mal. Aber das kommt klingt aber auch doch zu mir zum das, Essen. Das klingt doch alles wunderbar. Oh ja. Aber ich weiß nicht. Und dann habe ich ihn heute Abend gefragt, aufgrund seiner SMS musste ich, das, ich habe ihm die Frage gestellt, die ich eigentlich nie stellen wollte, wirst du es gestern, heute oder morgen tun? Dann kam keine Antwort mehr. Also mit einer anderen Frau? Meinst ja. du, ob wirst du es, ja. Wann wirst du es tun mit einer anderen Frau? Es kam keine Antwort mehr. Nee. Das ist dann ja eine Antwort. Das habe ich mir auch gedacht. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Jetzt frage ich mich, ob ich ihm Unrecht getan habe, dass ich überhaupt diese Frage gestellt habe. Nee, überhaupt nicht. Wenn er hat es dir ja quasi hingelegt. Wenn er dir erzählt, wie erregt er ständig ist und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen übertreibt, aber mental ist er vielleicht ständig erregt und allen Röcken nachguckt, ist diese Frage, finde ich, berechtigt. So. Das heißt, eigentlich musst du vorgewarnt sein und solltest dich gar nicht näher herzensmäßig auf den einlassen, dann ist das Unglück eigentlich schon programmiert. Das glaube ich auch. Macht dir denn der Sex mit dem Spaß? Das schon. Das schon. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, mit ihm nur so eine nette sexuelle Affäre zu haben? Nee, dann müsste ich dann ständig dran denken, dann ist er irgendwann 3 Tage später woanders, ja. weil er es wieder eine gesehen hat, die ihm gefällt. Ne? Aber du bist, das habe ich gerade noch nicht richtig verstanden, du bist auch skeptisch, mit ihm ganz zusammen sein zu können. Wegen, ich glaube, das wird gar nicht funktionieren. Wegen dieser Sache bei ihm? Das stört mich gar nicht. Was wäre denn noch, was bremst dich denn an ihm noch? Was mich stört an ihm? Mhm. Dass er, also im Moment, er sagt, er geht auch weg und sagt nie, was er macht, wo er hingeht. Und wenn ich frage, kommt auch keine Antwort. Ach so. Und er lebt sein Leben, kriegst du dann zu hören. Ne? Ja, Margarete, klarer Fall. Klarer Fall. Zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Ja. Wenn du es nicht machst, unterhalten wir uns in einem halben Jahr wieder und du erzählst mir schreckliche Geschichten, die irgendwie aufgedeckt wurden, was er alles hat, was er macht. Ja, das glaube ich jetzt immer mehr. Ne? Mhm. Ich bin misstrauisch und skeptisch nach dem, was du jetzt erzählt hast. Ja. Und wenn du diese reine Sexgeschichte nicht kannst, dann lass es sein. Dann verzichtest du halt drauf. Das ich kann nicht sagen, habe ich nur deine Liebe, die Treue brauche ich nicht. Das geht nicht. Mhm. Weil man muss ja ständig daran denken dann. Ja, genau. Wenn man das nicht kann, dann kann man das nicht. Das kann man sich dann auch nicht mehr antrainieren. Überhaupt, das habe ich auch nicht nötig, dass ich mir jetzt mich da mir so wehtun lasse. Genau, ganz genau. Deswegen zieh schnell die Notbremse, damit dir der wirklich nicht wehtut in Zukunft. Ist mein Tipp. Ist schon ein bisschen schwierig, aber ich muss es irgendwo schaffen. Ja. Liebe Margarete, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke. Hier ist der Kurt. Kurt ist 60. Guten Morgen, Kurt. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Kurt. Um was geht's? Ja, ich wollte mich also nochmal melden. Es ging um einen älteren Fall. Und zwar war das damals die Sendung Bettelarm und Steinreich. Ja. Da kannst du dich doch sicherlich noch erinnern an den Missbrauch, an den kirchlichen Missbrauch. Wage jetzt. Ich bin über 10 Jahre missbraucht worden. Ja. Und habe mich immer weiter verkrochen. Dann habe ich von deiner Sendung gehört. Mhm. Und habe dich einfach mal angerufen. Sag nochmal, in welchem Alter du und von wem du sexuell missbraucht wurdest? Von 8 Jahren an bis zum 18. Lebensjahr. Von? Von 8 Jahren an bis zum 18. Lebensjahr. Ja, ich habe schon verstanden. Von wem? Von einem Priester. Mhm. Und ihr habt mir damals Ratschläge gegeben, die waren wunderbar. Also ich habe mich da in den Institutionen gemeldet und habe also sehr, sehr viel Hilfe erfahren. Von Seiten der katholischen Kirche? Ja, ich hatte Angst gehabt, also die würden mir das nicht glauben. Mhm. Und es wurde mir doch geglaubt. Das ist ja mal eine schöne Nachricht. Und das Erzbistum in Köln, alle Achtung, ja, also die haben sich jetzt sogar darauf geeinigt, dass wenn jetzt Therapien nicht übernommen werden, die von der Kirche automatisch übernommen werden. Das ist ja eine tolle Nachricht. Wie war denn das? Du hast dann bei denen angerufen und hast deinen Fall geschildert? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, ich habe erstmal den Weißen Ring angerufen, weil ich nicht weiter wusste. Ich denke, geh mal zum Weißen Ring. Und dann haben die mir also quasi geraten, mal auf die Internetseite vom Erzbistum Köln zu schauen. Mhm. Und da habe ich eine Ansprechpartnerin gefunden. Ja. Und die Frau, die hat mich also wirklich wunderbar beraten und die hat mir auch den Weg geebnet. Die hat mir sogar die Tür zum Erzbistum aufgestoßen. Das heißt, dir geht es heute wesentlich besser als damals, als wir telefoniert haben. Ja, ich bin also umgezogen auch innerhalb des Ortes, habe eine gute Wohnung, habe also Wohngeldantrag gestellt und lasse mir seitdem auch nichts mehr gefallen. Das ist sehr richtig, denn dieser Fall war, wenn ich mich recht erinnere, wirklich sehr dramatisch. Ja, wenn damals das Erlebnis mit dem Jugendamt nicht gewesen wäre, ja, wenn man mir da geglaubt hätte und gesagt hätte, ja, wir gehen der Sache nach, dann wäre es nicht so weit gekommen. Wie alt warst du, als das Jugendamt informiert wurde? 18. 18. Vielleicht doch mal ein paar Sätze zu dem Fall, Kurt. War das immer ein Priester gewesen? Ja, das war ein Priester gewesen und aus einer Kirchengemeinde in Köln. Aber ich möchte den Namen jetzt nicht. Nein, das müssen wir hier auch nicht machen. Weil der hat mich über Jahre missbraucht und da fing es ganz leicht an mit Liebkosen. Und je älter ich wurde, hat er sich auch sexuell an mich vergangen. Du hast zu der Zeit bei deinen Eltern gelebt? Ja. Und ich bin also blutend nach Hause gekommen und habe dann eine blutige Unterhose in die Wäsche getan. Und da ist das Ganze aufgeflogen. Da hat mich meine Mutter also an die Wand gedrückt und wollte die Wahrheit erfahren mit allen Mitteln. Blutige Unterhose heißt, der Mann hat gewalttätig Analverkehr mit dir praktiziert. Ich hab geblutet hinten raus. Mhm. Na, und ich habe auch heute davon noch Schäden davon getragen. Ich blute heute noch. Ja. Heute noch? Ja. Das heißt, sind irreparable Schäden im Analbereich passiert. Ja, also ich möchte da gar nicht drüber reden, weil das war damals mit Elektroschocks verbunden, mit Teufelsaustreibung und ich wurde da so niedergemacht. Ja, ich habe ja mein Elternhaus fluchtartig verlassen und bin dann auch zum Jugendamt gegangen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Weil das Sozialamt sagte, wenden Sie sich ans Jugendamt, für Sie ist das Jugendamt zuständig. Das waren schlimme Zeiten damals. Du bist jetzt 60, wenn man dann die Zeit zurückrechnet. Damals wurde alles vertuscht. Hat dieser Priester das eigentlich alleine gemacht oder hatte der Kumpan? Der hat das alleine gemacht. Ja. Und da gab es auch eine Teufelsaustreibung, die hat er auch mit dir gemacht? Ja, im Beisein meiner Eltern und Elektroschocks und. Und da habe ich gesagt, so, nach diesen Vorkommnissen über Nacht unter Nebel habe ich das Elternhaus verlassen. Da warst du dann schon 18 Jahre alt? Ja. Mhm. Aber es gab damals die Grenze noch, dass man erst mit 21 volljährig war. Mhm. Ja. Was ist dann, was ist dann mit dir passiert, nachdem du abgehauen warst von zu Hause? Ja, ich bin also nur noch weggerannt. Ich bin zum Jugendamt gegangen, hab denen das geschildert, da sagt die Frau zu mir, hören Sie mal, wenn Sie das nochmal behaupten, dann kommen Sie in ein Heim für schwer Erziehbare. So was tut ein Priester nicht. Mhm. Man hat es mir einfach nicht geglaubt. Mhm. Jetzt freue ich mich, dass du diese Hilfe von der Kirche bekommen hast. Wenn ich fragen darf, reden wir da über Geld? Haben die dir Geld? Ja, das Erzbistum hat erstmal den Fall geprüft. Ja. So, und dann, so einen Monat später, kriege ich dann Bescheid, dass ich also eine Entschädigung kriege von 15.000 Euro. Mhm. Ja. Und ich habe die also dafür verwendet, um meine Schulden erstmal zu bezahlen. Mhm. Und habe mir also auch einen Urlaub geleistet. Die haben gesagt, fahren Sie ruhig mal in Urlaub, das brauchen Sie mal. Ja. Ja? Also du bist mit dieser Geldsumme einverstanden und zufrieden. Und außerdem hat man mir also Hilfen angeboten, dass wenn jetzt eine Therapie abgelehnt wird von der Krankenkasse, dann kann ich jederzeit ans Erzbistum gehen und sagen, hier bitte, würdet ihr bitte das übernehmen. Mhm. Dann übernehmen die das auch. Das sind wirklich gute Rückmeldungen und bei all der Kritik, die es ja so gibt, muss man das natürlich auch mal sagen. Ich würde dich gerne nochmal fragen, Kurt, weil ich das so unglaublich finde mit dieser Teufelsaustreibung. Das ist in Köln passiert damals, ne? Ja. Was hat im Einzugsbereich von Köln. Naja, okay. Wie ist das denn genau abgelaufen? Was hat der Priester mit dir gemacht, um den Teufel aus dir auszutreiben? Ja, also Stromschocks verpasst. Also ich bin zu Hause, ich habe eine Limo irgendwie getrunken und bin da also in Schlaf versunken und bin dann also in einem Keller irgendwo wach geworden. Die haben dir was in die Limo getan? Ja. Mhm. Und habe dann irgendwie auf einer Pritsche da gefesselt gelegen und habe überall Drähte dran gehabt. Und ich habe also die Schläge, ich habe vielleicht 3 Schläge mitbekommen und dann war ich weg. War das im Keller deiner Eltern? Das kann ich nicht sagen, weil ich danach weg war. Ich wurde in meinem Bett wieder wach. Mhm. Und da habe ich gesagt, das, was du da erlebt hast, mach, dass du wegkommst. Aber du erinnerst dich, dass deine Eltern mit dabei waren und daneben standen? Ja, und der Priester hat ja auch aus der Bibel vorgelesen und... Und hat dir Elektroschocks verpasst. Und was die noch alles mit dir gemacht haben, weißt du gar nicht? Nein. Hast du mit deinen Eltern jemals hinterher nochmal darüber gesprochen? Nein, aus dem Grunde, weil ich aus dem Elternhaus raus bin und weg war. Mhm. Ja, weil das war so ein Schlag ins Gesicht. Hast du jemals nochmal Kontakt mit deinen Eltern gehabt? Ja, als mein Bruder also Selbstmord gemacht hat und da war ich natürlich bei der Beerdigung anwesend und der ist auch durch den gleichen Priester da beerdigt worden. Und da bin ich also, da habe ich gesagt, hör mal zu, du bist das schuld, dass mein Bruder hier liegt. Glaubst du, dass er das mit deinem Bruder auch gemacht hat? Ja. War dein Bruder jünger als du? Nein, mein Bruder war älter. Aber nicht viel älter. Ja. Hast du das auf der Beerdigung gesagt, hier, du bist schuld daran? Ja. Waren da andere Trauergäste auch anwesend? Ja, das gab einen Aufschrei. Ich musste also quasi flüchten. Ne? Ich habe mich also quasi dann wieder verzogen. Ne? Das hat keiner wirklich ernst genommen, was du gesagt hast? Hat keiner ernst genommen. Ist das schlimm? Ja, also... Ich will mal eins sagen, ich bin so geschlagen worden, dass ich über 30 Jahre lang geschwiegen habe. Mhm. Ja, ein zweiter Bruder noch verstorben ist, auch Selbstmord, ja. Und Ich sag nur eins, ich weiß, was da abgelaufen ist. Ich bin natürlich erstmal extrem erschüttert darüber und erneut erschüttert, so etwas zu hören. Aber auch über deine Eltern. Ja. Ich meine, Kirche hin, Kirche her. Am nächsten steht einem immer das eigene Kind. Und heute fühle ich mich ein zweites Mal vergewaltigt durch den Staat. Aus dem einfachen Grund, ich habe einen OEG-Antrag gestellt, also das heißt Opferentschädigungsgesetz. Ja. Der wurde abgelehnt, weil meine Eltern tot sind, weil meine Brüder tot sind und meine Oma tot ist, also die Engsten aus dem Familienkreis tot sind und nicht mehr aussagen können und bestätigen können, was ich sage. Und obwohl die katholische Kirche es anerkennt, erkennt der Staat es nicht an. Ja. Das ist ja auch ein Ding. Ich bin also bereit, also mir kommt es so vor, als wenn ich an einem Unfallort vorbeifahre, den Unfall gesehen habe und trotzdem nicht helfe. Vielleicht kriegen wir von unseren pfiffigen und schlauen Zuschauern und Zuhörern noch einen Tipp, den wir an dich vielleicht weitergeben könnten. Ja. Das würde mich sehr freuen, wenn wir dir nochmal etwas helfen könnten, lieber Kurt. Wir würden uns dann bei dir melden, wenn wir Informationen von den Zuschauern haben, okay? Ja. Ich danke dir für deine Rückmeldung, bin froh, dass es diesmal eine recht gute Rückmeldung ist und vielleicht gibt es bald eine noch bessere Nachricht. Also, ich würde es dir von Herzen wünschen. Es gibt auch Zuhörer vom Erzbistum in Köln. Ne? Ja. Denn ich glaube, dass die jetzt mal langsam aufgewacht sind. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich danke für deinen Anruf, Kurt. Alles Gute. Danke auch. Ne? Tschüss. Ja, tschö. Und hier ist der Stefan noch. Hallo Stefan, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, wir haben nicht mehr viel Zeit, leg los. Genau, und zwar ist es bei mir so, ich habe ein Mädel kennengelernt auf dem Weg zur Schule. Und die habe ich jetzt auch gestern auch angesprochen, weil die mir schon länger aufgefallen war. Und sie war auch relativ offen und interessiert. Und ich habe halt gefragt, ob wir mal irgendwie was trinken gehen können. Und sie meinte halt, dass sie es gerne machen würde, aber vergeben ist. Also, dass ihr Freund halt was dagegen hätte. So. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, dass ich einfach Angst habe, dass ich, wenn ich sie jetzt nicht zum Beispiel nochmal irgendwie demnächst irgendwann ansprechen sollte, dauerhaft uninteressiert wirken könnte. Also, dass ich quasi, natürlich will ich die jetzt nicht unter Druck setzen und respektiere das natürlich auch. Aber ich habe halt, wie gesagt, Angst, dass ich jetzt dauerhaft, wenn ich sie jetzt nicht irgendwie nochmal ansprechen sollte, uninteressant wirken könnte. Das ist das Risiko bei der ganzen Geschichte, Steffen. Stefan, das musste eingehen. Ich finde, du hast es auch richtig gesagt, dass du auf jeden Fall jetzt sie nicht nochmal ansprechen solltest. Mhm. Das ist aufdringlich. Ja, genau. Und wenn du dann nach einer gewissen Zeit uninteressiert für sie scheinst, ja, dann ist das halt so. Du weißt ja gar nicht, wie lange sie noch mit ihrem Freund zusammen ist. Vielleicht hat die ganze Sache sowieso gar keine Perspektive. Mhm. Insofern hat das vielleicht für dich eben auch gar keine Zukunft, das ganze Ding. Das ist jetzt ein Glücksspiel. Mhm. Es kann ja sein, dass die vielleicht in ein paar Monaten von ihrem Freund getrennt ist. Dann wird die schon den ersten Schritt machen. Auch wenn du bisher dich zurückgezogen hast, da bin ich sicher. Okay, also reicht das, was ich jetzt gemacht habe? Finde ich schon. Du hast ja dein Interesse klar signalisiert. Ja. Wie alt ist die ungefähr? Die ist 19. 19, ja, okay. Du weißt nichts Näheres, wie lange die zusammen sind schon? Nee, weiß ich leider nicht. Nee. Kannst du nicht mehr machen. Läuft die dir denn öfters über den Weg irgendwo? Ja, sie geht halt immer relativ schnell und es ergibt sich halt sehr wenig. Das ist halt das Blöde. Ich würde ganz einfach immer sehr freundlich sein, freundlich grüßen. Mhm. Auf jeden Fall freundlich sein, aber nichts mehr sagen und auf keinen Fall irgendwie klammerig wirken oder so. Ja, ja, genau. Ne? Alles klar. Ich drück die Daumen, Stefan. Jo, super, danke dir. Tschüss, ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Nami Strack. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht und unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Im Rausch passiert und ich frage euch, was ihr schon alles in einem Rausch ähnlichen Zustand gemacht habt, an schlimmen oder an vielleicht auch schrägen oder lustigen Sachen. Das ist unser Thema, zu dem ihr euch natürlich auch per Mail schon melden könnt. Schönes Wochenende nochmal. Bis nächste Woche. Bye bye und tschüss.